Zur Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns kamen die Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden Cha Sang-bo, die Delegation der Gesellschaft der koreanischen Unternehmer in China unter Leitung vom Direktor des Präsidiums Pyo Song-ryong und die Delegation der Gesellschaft der China-Koreaner für wirtschaftlichen und kulturellen Austausch in der chinesischen Stadt Dandong unter Leitung vom Vorsitzenden Kim Taek-ryong am 14. Februar in Pyongyang an.